aus des Loches und wollt trotzig nicht fallen, seelos Gelächter in den Grund. Los Gelächter in den Grund! Blinde blanken Knochen stehen. Blinde blanken Knochen stehen.